ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo beim Jubiläumspodcast von ARD und DLF. 100 der besten Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte hören Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Ach je, und heute gehen wir quasi in die rote Zone. Du hast mitgebracht Gespräch mit Lebenden und Toten, eine Koproduktion mehrerer Sender aus dem Jahr 1998, basierend auf dem Prosatext Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft von Svetlana Alexejewitsch, hier übersetzt von Ingeborg Kolinko und bearbeitet von Frank Werner. Regie hat Ulrich Gerhardt geführt, was ich erwähne, weil er einfach einer der Hörspielregisseure der BRD seit den 70ern ist und hat auch ein ganz tolles Ensemble von SprecherInnen hier mitgebracht. Ja, worum geht's? Um den Reaktorunfall vom April 1986. Das ist der Ausgangspunkt. Wir haben Stimmen, die uns berichten, die uns in sehr klarer Sprache berichten davon, dass die Arbeiter ohne Schutzanzüge zu den Aufräumarbeiten geschickt werden. Dass Liebende sich nur sehen können, wenn Schwangerschaften verborgen werden, dass Dörfer unter Lügen evakuiert werden, dass Soldaten den Reaktor säubern müssen, dass Körper sich auflösen. Also alles ja sehr schwere Kost, und mich beeindruckt aber bei all dem eben diese Klarheit der Sprache, oder? Wie ging dir das, Noah? Ja, eine poetische Weltentfremdung, also ich kann es nur so sagen, man hört das und man kann nicht fassen, dass ein Verbrechen, denn letztlich war es ein Verbrechen, dass man die Leute ohne festes, gesichertes Wissen in ihren Tod hat laufen lassen, indem man einfach auch bestimmtes Protokoll nicht beachtet hat, der Weltöffentlichkeit Dinge lange vorenthalten hat. Ja. Also alle im Dunkeln ließ, und vor allem die, die da hingingen als junge Feuerwehrleute eigentlich. Also es brennt der Reaktor, dann muss man da halt hin und löschen, und naja, letztlich kommt fast keiner zurück, und die, die zurückkommen, sind vollkommen zerstört, sterben innerhalb kurzer Zeit. Und die Stimmen dann der Freundinnen, der Frauen, der Nachbarn, der dann ja auch evakuierten Leute, das ist ja zutiefst bewegend. Und dass sie das schafft, Svetlana Alexejewitsch, dass sie es schafft, das Ganze nicht pathetisch zu verändern oder irgendwie einem nochmal an zu urteilen, sondern zu richten. Also diese Sprache ist eine Verblüffung. Ja. Und es hat aber in dem Hörspiel jetzt auch damit zu tun, dass die SprecherInnen es so lakonisch machen, wie sie es auch schreibt. Also dass wir das Unfassbare nur hören können oder dieses Unfassbare der Katastrophe annehmen können im Hören, weil sie das so sprechen. Es ist ja auch ganz arm von den Geräuschen her. Manchmal hören wir Wasser, wie aus diesem Reaktorbecken, oder Maschinengeräusche, auch Waldgeräusche gegen Ende. Ich habe aber auch das Geräusch des Geigerzählers gehört, obwohl wir es nicht hören, aber weil es immer wieder erwähnt wird, weil immer wieder gesagt wird, ne, dass das Gerät, also ja, das, ich nehme ja es auch ist an. Bis zum Anschlag. Ja. Ich nehme auch an, dass dieses Geräusch, das ja vorher in deinem Leben keine Rolle gespielt hat, dann auf einmal wahrscheinlich omnipräsent ist, weil man dann zumindest einen Hinweis bekommen hat, wie geht man damit um? Na, dann musst du halt deine Nahrungsmittel mal mit diesem Gerät testen, ob das irgendwie... Aber eben stark, dass das als Geräusch quasi rauskommt, ohne dass es verwendet wird. Mhm. Also das Stück spart auch Dinge aus, will ich sagen. Nicht nur der Text spart Dinge aus, sondern auch das Stück, die Regie spart Dinge aus. Und das ist eine Stärke, weil ich eben diese berührenden Momente nochmal ganz anders an mich heranlassen kann. Ja, und es ist gut durchrhythmisiert. Also einfach auch, weil es so Geräuschinseln eigentlich gibt, die längere Klänge sind, bei denen man nur mutmaßen kann, was da mir gezeigt wird vor meinem inneren Auge. Ist das jetzt das Abspritzen von Wegen? Ist das, es wird so furchtbar traurig berichtet, wie ein Junge sieht, wie ein Soldat eine Kuh abwäscht auf der Weide, und er dann denkt, aber die Tiere im Wald, die tun mir leid, die wäscht keiner. Ja. Und Also wir sind beide ja in dem Alter, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber es ist eigentlich für mich die erste eindrückliche Erinnerung. Also diese, wie das kam, wie die sogenannte Wolke ankam. Ich habe sie mir als Kind auch wirklich wie die Wolke vorgestellt. Ich dachte, da sitzen irgendwelche bösen Menschen in einer Wolke und fliegen über uns. Wir durften nichts mehr anfassen, bestimmte Dinge nicht mehr essen. Und mir ist aber dieser Kinderchor, der zwischendurch kommt, also es ist kein Chor von Kindern, sondern die erwachsenen SprecherInnen sprechen diesen Chor so nahe gegangen, wo es da unter anderem heißt, aus meinem Geburtsjahr 1986 gibt es keine Jungen und Mädchen in unserem Dorf, nur mich. Die Ärzte wollten nicht erlauben, dass ich auf die Welt komme. Ich musste eben dran denken, also deswegen hat es mich wirklich tief berührt und jetzt noch über Tage beschäftigt, das zu hören. Und ich denke, den Hörnern wird es ähnlich gehen, wenn sie diese Zeit erlebt haben. Mein Vater hat als Arzt gearbeitet und ist lange in einer Vereinigung gewesen, wo es darum ging, ja, den Atomkrieg eigentlich zu verhindern. Und wir hatten so einen Austausch damals auch mit Kindern aus der Ukraine, die kamen und wir waren da am Lagerfeuer zusammen. Und zu verstehen, ohne das verstehen zu können als Kind, dass die etwas mitgemacht hatten, was eben gar nicht in Worte zu fassen ist, das kam jetzt auch nochmal so wieder bei mir, als ich diesen Kinderchor da hörte. Also mein Vater hat da noch lange mit zu tun gehabt und ist in so einer ganz absurden Wolte am Ende jetzt vor wenigen Jahren selber an Leukämie verstorben, was damals dann eben ja die Krankheit war, die diese Kinder oft auch hatten. Also deswegen auch für mich jetzt nochmal zu begreifen, dass natürlich nach all diesen Jahrzehnten auch diese Geschichte nicht zu Ende ist, sondern noch weitergeht. Das hat das Stück mir nochmal ermöglicht. Ja, und Alexejewitsch gelingt natürlich auch, genau das, was auch ihre Programmatik ist, die Stimmen derer, die man eigentlich ja verstummt wissen will, auch von der politischen Seite hörbar zu machen. Durch einfache Dokumentation und immer wieder Aufführung wird die Stimme der Mensch. Ja. Und so bleiben die uns erhalten, die längst vergangen sind. Also ich finde es auch, ich bin wirklich bewegend und ich bin gespannt, welche Reaktion Gespräche mit Lebenden und Toten uns schenken wird. Wir hören es an. Aus Folgen des Tschernobyl-Unfalls in Weißrussland, Minsk, 1992. Nach Beobachtungen wurde am 29. April 1986 eine hohe Strahlenbelastung in Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien registriert. Am 30. April in der Schweiz und Norditalien. Am 1. und 2. Mai in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Nordgriechenland. Am 3. Mai in Israel, Kuwait und der Türkei. In große Höhe geschleuderte gasförmige und flüchtige Substanzen breiteten sich global aus. Am 2. Mai wurden sie in Japan registriert, am 4. Mai in China, am 5. Mai in Indien, am 5. und 6. Mai in den USA und in Kanada. Weniger als eine Woche brauchte es, um Tschernobyl zum Problem der ganzen Welt werden zu lassen. Aus der Zeitschrift Aganyok, Nummer 17, April 1996. Der Reaktor 4, als Objekt Mantel bezeichnet, enthält in seinem Blei-Stahl-Betonleib nach wie vor ca. 20 Tonnen Kernbrennstoff. Was heute damit passiert, weiß niemand. Der Sarkophag wurde in großer Eile errichtet. Die Konstruktion ist sicher einmalig. Die Ingenieure aus Petersburg, die sie entwickelt haben, können stolz darauf sein. Er wurde aber auf Distanz montiert. Die Platten wurden mit Hilfe von Robotern und Hubschraubern zusammengefügt. Daher rühren auch die Spalten. Aufgrund einiger Daten wissen wir heute, dass die Gesamtfläche der Lücken und Spalten über 200 Quadratmeter beträgt. Aus ihnen dringen weiterhin radioaktive Aerosole. Kann der Sarkophag einstürzen? Das kann ebenfalls niemand beantworten. Es ist immer noch unmöglich, zu vielen Baugruppen und Konstruktionen vorzudringen, um zu erfahren, wie hoch ihr Sicherheitsgrad ist. Aber alle wissen, die Zerstörung des Mantels würde Folgen nach sich ziehen, die noch schlimmer wären als 1986. Gespräche mit Lebenden und Toten. Nach Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft. Von Svetlana Alexejewitsch. Aus dem Russischen von Ingeborg Kolinko. Funkbearbeitung Frank Werner. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll vom Tod oder von der Liebe. Oder ist das ein und dasselbe? Ich weiß nicht.